Kapitel 6 Weg mit ihm. Die Leute aus dem Dorf schreien vor Freude. Tell der Beste! Beste! Der Beste! Ich laufe zu meinem Vater. Er umarmt mich. Auch Großvater umarmt mich. Weint er? Danken wir Gott, sagt er. Ich sehe das anders. Nein, danken wir meinem Vater. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Ganz ruhig hast du am Baum gestanden. Du bist sehr mutig. Ich bin auch ganz stolz. Auf meinen Vater und auf mich. Die Soldaten bringen Gessler den Apfel. Gut, Tell, sagt er. In der Mitte getroffen. Du bist ein Meisterschütze. Das muss man dir lassen. Aber... Jetzt lächelt er wieder böse. Ich möchte dich noch was fragen, Tell. Du hast vorhin 2 Pfeile genommen. Warum 2? Vater antwortet sofort. Das machen alle Schützen so. Das ist die Regel. Ach, Tell, sag mir die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich nehme immer 2. Sag mir die Wahrheit, Tell. Ich tue dir nichts. Das verspreche ich dir. Sag schon. Mein Vater sieht Gessler fest in die Augen. Es ist ein Licht darin, das Angst macht. Wenn ihr es wirklich wissen wollt, sagt er, der 2. Pfeil war für euch. Wenn ich meinen Sohn getroffen hätte, hätte ich euch mit dem 2. Pfeil getötet. Es ist ganz still jetzt. Niemand sagt ein Wort. Alle sehen Gessler an, dann meinen Vater, dann wieder Gessler. Gut, Tell, sagte er endlich. Leben lasse ich dich, wie versprochen. Aber das ist auch alles. Dann ruft er seinen Soldaten zu. Bringt den Mann ins Gefängnis. Was soll das heißen? Fragt mein Vater. Das heißt, dass du den Rest deiner Tage im Gefängnis verbringst. Nein! Nein! Nein! Rufen die Leute aus dem Dorf. Ich schreie, Vater! Die Herren gehen fort. Für sie gibt es nichts mehr zu sehen. Die Soldaten nehmen meinen Vater mit. Wo bringen sie ihn hin? Frage ich den Großvater. Erst hier ins Gefängnis, dann... Ich weiß es nicht. Er weint. Und wann kommt er wieder? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es. Mein Vater kommt bald zurück. Er ist ein starker und mutiger Mann, der stärkste und mutigste von allen. Als meine Mutter mich mit dem Großvater und Werner nach Hause kommen sieht, schreit sie. Wo ist mein Mann? Wo ist Wilhelm? Der Großvater nimmt sie in die Arme. Aber sie ruft ihn immer wieder. Mein Wilhelm, wo ist er? Sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt, antwortet endlich der Großvater. Warum? Was ist passiert? Großvater erzählt ihr die ganze Geschichte. Dass wir den Hut nicht gegrüßt haben. Die Sache mit dem Apfel, Gessler, der 2. Pfeil. Mein Gott, sagt sie immer wieder. Ich hab's doch gewusst, ich hab's gewusst. Sie setzt sich. Ich gehe zu ihr. Und du? Fragt sie mich. Wie geht es dir? Gut, antworte ich. Sie weint. Wein doch nicht, Mutter. Vater kommt bald wieder, da bin ich ganz sicher. Großvater und Werner aber sagen nichts und die Mutter weint weiter. 2 Tage vergehen, Tage ohne Vater. Das ist nichts Neues. Er ist oft weg, auf der Jagd oder er führt Fremde über die Berge. Aber jetzt ist es anders. Wir wissen, Vater sitzt im Gefängnis. Ich helfe meiner Mutter, hole das Wasser, bringe die Ziegen in den Stall, spiele mit den kleinen Geschwistern. So gehen die Tage vorbei, aber ich denke immer an meinen Vater. Wo er jetzt wohl ist, frage ich mich. Was er jetzt wohl macht und ob es ihm schlecht geht. Ich höre, wie meine Mutter weint. Manchmal kommt ihre Freundin Martha sie besuchen. Dann sagt sie nur immer wieder, Ich habe es gewusst. Ich sehe ihn nie wieder, nie mehr. Glaube wirklich nur ich, dass Vater wiederkommt? Nach 3 Tagen kommt Großvater mit Werner zu Besuch. Es muss etwas passiert sein. Aber nichts Schlimmes, denn beide lächeln. Das sieht auch meine Mutter. Nun sagt schon, was gibt's? Begrüßt sie die beiden.